Jeder hat nun seine Arbeit getan. Jetzt bricht ein fröhlicher Feierumgang. Heißlich und arbeitsam, so nur allein kann man des Lebens sich dauernd erfreuen. Wir sind nun durch die Welt marschieren, haben drinnen unser Glück probieren. Wir wollen nicht mehr in den Kneipen liegen, sondern jeder seine Kinder wiegen. Und wenn's Jungen sein, darauf schlagen wir ein, sind sie dick und fein, sollen sie die Schneider muss das sein. Hoch soll jeder Schneidermeister leben und sein Weib und Kinder auch daneben.